hast nicht mal einen Hund. Du brauchst auch keine Wohnung. Büroschlaf ist ja so gesund. Sonst ist ja keiner mehr da. Ihr braucht mich doch. Es ist noch Arbeit übrig. Du hast noch nicht geschafft. Du musst die Welt noch retten. Sonst wird sie hingerafft. Burnout Man. Am Tag vor dem Urlaub ist auch noch Arbeit übrig. Andere packen Koffer. Du stornierst den Flug. Wichtige Bestellung kommt sonst nicht mehr zum Zug. Übernimmt denn hier keiner außer mir Verantwortung? Es ist noch Arbeit übrig. Du hast noch nicht geschafft. Du musst die Welt noch retten. Sonst wird sie hingerafft. Oh, Burnout Man. Kurz vor der Rente ist auch noch Arbeit übrig. Andere Menschen rasen, aber du bist noch im Amt. Denn du musst noch was schaffen. Dazu bist du verdammt. Mir wird's ja auch zu viel. Es ist noch Arbeit übrig. Du hast noch nicht geschafft. Du musst die Welt noch retten. Sonst wird sie hingerafft. Burnout Man. Am Ende des Lebens ist auch noch Arbeit übrig. Andere dürfen schon